Wir stehen im Kriege, im schwersten Kriege des deutschen Volkes. Und in diesem Kriege gibt es nur eines: Arbeit, Arbeit, kämpfen und Arbeit und fortgesetzt kämpfen und Arbeit. Ich war mir ja klar, dass dieser Entschluss sehr schwer war und auch für das deutsche Volk schwer zum Tragen kam. Brot ist nun einmal das entscheidende Nahrungsmittel. Und das weitere Unglück wollte es noch, dass wir auch trotz einer an sich günstigen Kartoffelernte hier gewaltige Rückschläge hatten. Die Kartoffel kam schlecht herein, über Nacht, die faulte leicht. Wieder kam ein dritter Winter, noch strenger wie alle vorhergegangenen. Alle Erfahrungen der Landwirte wurden über den Haufen geschmissen. Selbst die tiefsten Mieten drang der Frost ein und zerstörte die dort gelagerte Kartoffel. Die außerordentliche Beanspruchung des Transportnetzes damals, in jenem schlimmsten Winter, den wir durchlebt haben, die Notwendigkeit, zunächst mal und unter allen Umständen auf dem Transportwege die Fronten im Osten zu versorgen, kam hinzu und gestattete uns nicht, das, was nun wirklich noch da war an Kartoffeln, in die Städte hineinzubringen und damit das deutsche Volk besser zu versorgen. So kam auf dem Gebiet, auf dem ich niemals geglaubt hatte, dass ein Nachteil auftreten konnte, ebenfalls eine sehr starke Hemmung hinzu. Durch vorausschauende Arbeit und Organisation, durch die Kraft und Tapferkeit unserer herrlichen Truppen und das Feldherrngenie unseres Führers wurden nun kam neben der verstärkten Erzeugungsschlacht und Arbeit des Landvolkes unerwartet eine ganz große Hilfe. Denn diese Truppen eroberten neue und zwar die fruchtbarsten Gebiete, die wir überhaupt in Europa kennen. Vergesst nicht, dass es die besten Gebiete sind, die wir den Russen fortgenommen haben. Im Sumpf ist uninteressant, können Sie selber stecken bleiben. Wir wollten uns nicht in der Richtung ausdehnen, um selber da also so Kriechtiere zu werden, sondern wir haben uns da schon richtig vorgesehen und das genommen, was zweckmäßig ist. Wir mussten heraus aus der Enge und danken wir dem allmächtigen Führer und unseren tapferen Soldaten, dass sie die Enge gesprengt haben und die Weite des Raumes für das deutsche Volk geöffnet ist. Von jetzt ab bekommt jeder deutsche Soldat, vom einfachen Mann bis zum Feldmarschall, der Urlaub hat, beim Überschreiten der Grenze im Auftrag des Führers ein Paket geschenkt, in dem sich 1 Kilo Mehl, 1 Kilo Erbsen oder Bohnen, 1 Kilo Zucker, 1 Pfund Butter und eine große Dauerwurst befindet. Ich möchte nun alle Volksgenossen auffordern, dieses Glück auch auszunutzen und sich mit Kartoffeln so reichlich zu versehen, wie es ihnen reichlich zugeteilt wird und dafür zu sorgen, dass die Kartoffeln in den eigenen Wohnungen richtig gelagert wird und dort nicht verfault, was wir glücklich nun gesund hereingebracht haben. Und ich muss hier ganz offen sagen, lieber lagere ich heute meine Kartoffeln in der guten Stube wie in einem feuchten Keller. Denn die gute Stube nützt mir nichts. Aber die Kartoffeln im Winter und Frühjahr nützen mir außerordentlich viel.